Abschnitt 13 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Lotsenmonopol. Eines Tages steuerte mein Lehrmeister, Herr Bixby, mit dem Alex Scott vorsichtig durch eine enge Stelle bei der Katzeninsel. Beide Lote waren im Gang und jeder hielt den Atem an. Der Kapitän, ein nervöser, ängstlicher Mann, verhielt sich ruhig, solange er konnte. Endlich vermochte er es aber nicht länger auszuhalten und rief vom Sturmdeck herunter. »Um Gottes Willen, geben Sie Dampf, Herr Bixby! Geben Sie Dampf! Wir kommen sonst nie über das Riff da!« Nach dem Eindruck, den diese Rede auf Herrn Bixby machte, hätte man annehmen können, dass gar nichts gesagt worden wäre. 5 Minuten später aber, als die Gefahr vorüber und die Lote eingeholt worden waren, brach ein wahres Gewitter von vernichtenden Flüchen über den Kapitän herein, wie ich es nie prächtiger hörte. Es folgte kein Blutvergießen. Aber nur, weil die Sache des Kapitäns auf schlechten Füßen stand, denn für gewöhnlich war er nicht der Mann, der eine Zurechtweisung ruhig hinnahm. Nachdem ich nun die Natur der Wissenschaft des Lotsens eingehend auseinandergesetzt und zugleich den Rang beschrieben habe, den der Lotse unter der Brüderschaft der Dampfschiffsleute einnahm, scheint es mir am Platze zu sein, einige Worte über eine Organisation zu sagen, welche die Lotsen einstens zum Schutz ihrer Gilde gebildet haben. Sie war eigenartig und insofern bemerkenswert, als sie vielleicht die geschlossenste und stärkste berufliche Organisation gewesen ist, die je gebildet wurde. Die Heuern hatten lange Zeit $250 monatlich betragen, aber als die Dampfboote sich mehrten und das Geschäft sich immer mehr hob, begannen die Löhne allmählich zu fallen. Der Grund dieser seltsamen Erscheinung war indessen leicht zu finden. Es wurden zu viele Lotsen gemacht. Es war hübsch, einen Lehrling, einen Steuerer zu haben, der einige Jahre lang alle schwere Arbeit umsonst verrichtete, während sein Herr auf einer hohen Bank saß und rauchte. Alle Lotsen und Kapitäne hatten Söhne oder Neffen, die Lotsen werden wollten. Nach und nach kam es so weit, dass fast jeder Lotse auf dem Mississippi einen eigenen Steuerer hatte. Wenn ein Steuerer solche Fortschritte gemacht hatte, dass sie 2 Lotsen befriedigten, konnten diese eine Lizenz für ihn erwirken, indem sie ein Gesuch an den Inspektor der Stromschifffahrt richteten. Weiter war nichts nötig, Fragen wurden gewöhnlich nicht gestellt und ein besonderer Befähigungsnachweis nicht verlangt. Nun, dieser zunehmende Schwarm von neuen Lotsen, welche Beschäftigung suchten, begann die Löhne herabzudrücken. Es scheint, dass die Ritter von der Ruderpinne ihren Missgriff zu spät erkannten. Es musste offenbar etwas geschehen, und das bald, aber was? Nur eine geschlossene Organisation konnte helfen, alles andere war umsonst. Die Sache wurde besprochen und wieder besprochen und schließlich fallen gelassen, da die Schwierigkeiten so groß waren. Es war nur zu wahrscheinlich, dass alle, die in der Sache vorzugehen wagten, für ihre Person große Gefahr liefen. Endlich aber wagten es 1 Dutzend der kühnsten, darunter einige der besten, Lotsen und nahmen das ganze Risiko auf sich. Die Gesetzgebung verlieh ihnen einen besonderen Freibrief mit ausgedehnten Vollmachten unter dem Namen Wohltätigkeitsverein der Lotsen, Pilots Benevolent Association. Man wählte den Vorstand, vollendete die Organisation, legte Kapital ein, setzte die Vereinslöhne sogleich auf $250 fest und kehrte dann an den häuslichen Herd zurück, denn die Vereinslotsen wurden sofort entlassen. Aber in ihren Satzungen fanden sich ein paar Körnchen, welche die Keime zur Entwicklung in sich trugen. So waren zum Beispiel alle beschäftigungslosen Mitglieder von gutem Ruf zu einer monatlichen Pension von $25 berechtigt. Das zog nach und nach wegen der flauen Geschäftszeit im Sommer einen nach dem anderen von den kaum flügge gewordenen Lotsen heran, denn besser $25 monatlich als verhungern. Die Aufnahmegebühr betrug nur $12 und von den Beschäftigungslosen wurde ein Beitrag nicht verlangt. Auch die Witwen von verstorbenen Mitgliedern konnten $25 monatlich beziehen, sowie eine gewisse Summe für jedes ihrer Kinder. Ebenso wurden die verstorbenen Mitglieder auf Kosten des Vereins begraben. Diese Bestimmungen brachten alle abgedankten und vergessenen Lotsen im ganzen Mississippi-Tal wieder zum Vorschein. Sie kamen von Farmen, von Städtchen im Innern, von überall herbei. Auf Krücken, Karren, in Krankenwagen, wie es ging. Sie zahlten ihre $12 und begannen sofort monatlich ihre $25 zu beziehen und ihre Beerdigungskosten zu berechnen. Nach und nach waren alle unbrauchbaren, hilflosen Lotsen und 1 Dutzend Lotsen ersten Ranges im Verein, während 9/10 der besten Lotsen sich demselben fernhielten und über ihn lachten. Der Verein gab dem ganzen Fluss Stoff zu scherzen. Jedermann witzelte über die Bestimmung, dass die Mitglieder monatlich 10% ihres Verdienstes zur Erhaltung des Vereins in die Kasse zahlen sollten, während alle Mitglieder verstoßen und geächtet waren und niemand sie beschäftigen wollte. Jedermann war dem Verein dankbar dafür, dass er alle unbrauchbaren Lotsen aus dem Weg räumte und so das ganze Feld den vortrefflichsten und würdigsten überließ. Und nicht nur dafür war man dankbar, sondern auch für das naturgemäß folgende Resultat, nämlich das allmähliche Steigen der Löhne, als die rege Geschäftszeit herankam. Die Löhne waren von 100 auf 125, in einzelnen Fällen auf 150 Dollar gestiegen. Und es war äußerst spaßhaft, dass dieses reizende Ergebnis durch eine Körperschaft von Männern herbeigeführt worden war, von denen nicht einer den geringsten Nutzen davon hatte. Einige der Spaßmacher besuchten manchmal das Vereinslokal und erboten sich spöttisch, Mitglieder des Vereins aus Barmherzigkeit für eine Fahrt als Steuerer mitzunehmen, damit dieselben den Strom nicht ganz vergäßen. Der Verein indessen war zufrieden, wenigstens gab er kein Zeichen vom Gegenteil. Hin und wieder nahm er einen Lotsen auf, der gerade Pech hatte, und fügte dessen Namen seiner Liste bei. Und dieser spätere Zuwachs war sehr wertvoll, weil es gute Lotsen waren und die schlechten dem Verein schon lange angehörten. Als das Geschäft lebhafter wurde, stiegen die Löhne nach und nach auf 250 Dollar, die vom Verein festgesetzte Höhe, und erhielten sich dauernd auf diesem Satze. Die Heiterkeit auf Kosten des Vereins überstieg jetzt alle Grenzen, denn noch immer zog kein Mitglied desselben Nutzen daraus, weil niemand engagiert wurde. Endlos waren die Späße, welche die armen Martyrer über sich ergehen lassen mussten. Doch keine Gasse ist so lang, dass sie nicht ein Ende hat. Der Winter kam heran, das Geschäft verdoppelte und verdreifachte sich, und eine Lawine von Dampfbooten kam vom Missouri, Illinois und dem oberen Mississippi herab, um es einmal in der New Orleans-Fahrt zu versuchen. Urplötzlich waren Lotsen sehr gesucht, aber in verhältnismäßig geringerer Anzahl vorhanden. Die Zeit der Vergeltung war gekommen. Es war eine bittere Pille, endlich Vereinslotsen annehmen zu müssen, doch Kapitäne und Schiffseigentümer sahen beide ein, dass es keinen anderen Ausweg gab. Aber keiner von diesen Geächteten bot sich an. Es war also eine noch bitterere Pille hinunterzuwürgen. Sie mussten aufgesucht und um ihre Dienste gebeten werden. Kapitän N. war der Erste, der es nötig fand, die Dosis einzunehmen, obgleich er der lauteste Verspötter der Organisation gewesen war. Er suchte einen der besten Vereinslotsen auf und sagte: »Nun, ihr Lotsen habt jetzt auf eine Weile die Oberhand über uns gewonnen. Ich will daher möglichst gute Miene zum bösen Spiele machen. Ich bin gekommen, um Sie zu engagieren. Schaffen Sie sofort Ihre Koffer an Bord. Um 12 Uhr fahren wir.« »Das weiß ich noch nicht gewiss. Wer ist Ihr zweiter Lotse?« »J.S. Warum?« »Ich kann nicht mit ihm fahren. Er gehört dem Verein nicht an.« »Was?« »Wie ich gesagt habe. Wollten Sie damit sagen, dass Sie nicht mit einem der besten und ältesten Lotsen auf dem Flusse fahren könnten, weil er Ihrem Verein nicht angehört?« »Ja, das will ich.« »Nun, das ist aber stark. Ich glaubte, Ihnen eine Wohltat zu erweisen, merke aber nun, dass ich es bin, der eine Gunst verlangt. Handeln Sie nach einer Satzung des Vereins?« »Ja.« »Zeigen Sie mir dieselbe.« Sie begaben sich nach dem Vereinslokal, wo der Sekretär dem Kapitän die Satzungen vorlegte. Dieser sagte: »Nun, was soll ich tun? Ich habe Herrn S. für die ganze Saison engagiert.« »Ich will Ihnen einen zweiten Lotsen nachweisen und er soll um 12 Uhr an Bord sein«, sagte der Sekretär. »Aber wenn ich S. entlasse, wird er seine Gage für die ganze Saison von mir verlangen.« »Das haben Sie natürlich mit Herrn S. abzumachen, Kapitän. Wir können uns in Ihre Privatangelegenheiten nicht einmischen.« Der Kapitän wütete, aber umsonst. Schließlich musste er es entlassen, ihm etwa 1.000 Dollar zahlen und an seiner Stelle einen Vereinslotsen nehmen. Das Lachen begann sich jetzt gegen die andere Seite zu wenden. Jeden Tag fiel von da an ein neues Opfer. Jeden Tag musste ein zum Äußersten gebrachter Kapitän unter Flüchen und Tränen ein begünstigtes Nichtsvereinsmitglied entlassen und einem verhassten Vereinslotsen dessen Posten geben. Nach ganz kurzer Zeit gab es stellenlose Nichtvereinsmitglieder in ziemlicher Menge, so flott auch das Geschäft ging und so sehr man ihrer Dienste bedurfte. Das Lachen war jetzt sehr entschieden auf der anderen Seite. Diese Opfer, ebenso wie die Kapitäne und Schiffseigentümer, hörten bald ganz auf zu lachen und drohten mit der schrecklichen Rache, die sie nehmen wollten, wenn der jetzige Rummel vorüber wäre. Bald waren die einzigen noch übrigen Lacher die Eigentümer und Mannschaften der Boote, die 2 Nichtvereinslotsen hatten. Aber ihr Triumph war nur von kurzer Dauer, und zwar aus folgendem Grund. Es war eine strenge Vorschrift des Vereins, dass die Mitglieder nie und unter keinen Umständen einem Nichtmitglied Nachrichten über das Fahrwasser zukommen lassen sollten. Mittlerweile waren auf der einen Hälfte der Boote nur Vereinsmitglieder, auf der anderen Hälfte nur Nichtmitglieder der Lotsen beschäftigt. Auf den ersten Blick möchte es scheinen, dass in Bezug auf das Verbot der Mitteilungen über den Fluss beide Teile gleichermaßen davon betroffen waren. Dem war aber nicht so. Bei jedem größeren Städtchen, von einem Ende des Stromes bis zum anderen, befand sich ein Werftboot zum Landen, statt eines Kais oder eines Hafendammes. Darin wurde die Fracht zum Transport aufgespeichert und in den Kajüten schliefen die wartenden Passagiere. Auf jeden dieser Boote hatten die Beamten des Vereins ein festes eisernes Kästchen aufgestellt, das mit einem eigenartigen Schloss versperrt war, wie es nur in einem Dienste, im Postdienst der Vereinigten Staaten, verwendet wurde. Das Briefkastenschloss war eine geheiligte Regierungssache. Durch vieles Bitten hatte sich die Regierung dazu bereden lassen, dem Verein den Gebrauch dieses Schlosses zu gestatten. Jeder Vereinslotse führte einen Schlüssel zu diesem Schloss bei sich. Dieser Schlüssel oder eigentlich eine besondere Art, ihn in der Hand zu halten, wenn sein Besitzer von einem Unbekannten um Auskunft über den Fluss gebeten wurde, denn der Erfolg des Vereins von St. Louis und New Orleans hatte bald gedeihende Zweigvereine auf benachbarten Dampferlinien hervorgerufen, war dem Vereinslotsen das Zeichen und die Garantie für die Mitgliedschaft. Und wenn der Fremde nicht dadurch antwortete, dass er einen gleichen Schlüssel hervorzog und in einer gewissen, genau vorgeschriebenen Weise in der Hand hielt, wurde seine Frage einfach nicht beachtet. Vom Vereinssekretär erhielt jedes Mitglied ein Päckchen mehr oder weniger hübscher Formulare, auf nettes, gehörig rubriziertes Papier gedruckt, etwa so: Dampfer, Große Republik. John Smith, Kapitän. Lotsen, John Jones und Thomas Brown. Kreuzungen, Lotungen, Marken, Bemerkungen. Diese Formulare wurden während des Fortgangs der Reise Tag für Tag ausgefüllt und in die verschiedenen Werftbootkasten niedergelegt. Sobald zum Beispiel die erste Kreuzung von St. Louis aus passiert war, wurden die Daten in die gehörigen Rubriken eingetragen, wie folgt: St. Louis, 9,5 Fuß. Heck aufs Gerichtshaus. Bug auf den abgestorbenen Baumwollbaum oberhalb des Holzhofs gerichtet, bis man ans erste Rift gelangt, dann geradeaus steuern. Dann unter der Rubrik Bemerkungen: Außerhalb des Wracks halten, das ist wichtig. Ein neuer Baumstamm, gerade wo man den Kurs abwärts richtet, daher oberhalb passieren. Der Lotse, welcher dieses ausgefüllte Formular im Werftbootkästchen zu Kairo niederlegte, nachdem er die Einzelheiten aller Kreuzungen von St. Louis bis Kairo hinzugefügt, fand dort ein halbes Dutzend frischer Berichte von stromaufwärts fahrenden Dampfern über den Zustand des Stroms zwischen Kairo und Memphis, informierte sich vollständig, legte die Berichte wieder in das Kästchen und kehrte auf sein Boot zurück, gegen jede Gefahr so gewappnet, dass er sein Boot nicht zu Schaden bringen konnte, ohne die genialste Sorglosigkeit zu Hilfe zu nehmen. Man stelle sich die Wohltaten eines so bewundernswürdigen Systems vor, auf einer 12 bis 1300 Meilen langen Strecke eines Flusses, dessen Fahrwasser sich täglich verändert. Der Lotse, welcher sich früher damit begnügen musste, eine flache Stelle ein- oder möglicherweise zweimal monatlich zu sehen, verfügte jetzt über 100 scharfe Augen, die für ihn beobachteten und ihn belehrten, wie die Stelle zu passieren war. Seine Information war selten 24 Stunden alt. Wenn die Berichte im letzten Kästchen noch ein Bedenken bezüglich einer heimtückischen Kreuzung übrig ließen, so hatte er dagegen ein Mittel. Er gab, sobald er ein Dampfboot nahen sah, ein gewisses Zeichen mit der Dampfpfeife. Dieses Zeichen wurde in besonderer Weise beantwortet, wenn die Lotsen auf jenem Boot dem Verein angehörten. Und dann legten die beiden Dampfer Bord an Bord und alle Ungewissheiten wurden durch frische Informationen, die der Frager mündlich und ganz eingehend erhielt, vollständig behoben. Wenn ein Lotse New Orleans oder St. Louis erreichte, war es sein erstes, seinen endgültigen und ausführlichen Bericht nach dem Vereinslokal zu bringen und dort aufzuhängen. Dann erst war er frei und konnte seine Familie aufsuchen. In dem Vereinslokal war stets eine Menge Lotsen versammelt, welche die Veränderungen im Fahrwasser diskutierten. Sobald ein neuer Ankömmling erschien, hörten alle auf zu reden, bis dieser Zeuge die neuesten Nachrichten erzählt und die letzte Ungewissheit beseitigt hatte. Andere Gewerbsleute können manchmal die Bude schließen und sich mit anderen Dingen befassen. Nicht so der Lotse. Er muss sich ganz seinem Berufe widmen und darf von nichts anderem reden, denn es würde ihm wenig nützen, den einen Tag vollkommen und den nächsten unvollkommen zu sein. Er hat weder Zeit noch Worte zu verlieren, wenn er sich auf dem Laufenden erhalten will. Die Nicht-Vereinsmitglieder hatten jetzt eine schwere Zeit, keinen Mittelpunkt, wo sie sich treffen und ihre Nachrichten austauschen konnten, keine Werftbootberichte, nichts als zufällige und ungenügende Mittel, um Nachrichten zu erlangen. Die Folge davon war, dass ein Lotse manchmal eine Strecke von 500 Meilen zu fahren hatte aufgrund von Auskünften, die 8 bis 10 Tage alt waren. Bei ziemlich hohem Wasserstand hätte das angehen können. Als aber der niedrigste Wasserstand kam, wurde es verhängnisvoll. Und jetzt kam ein anderes, vollkommen logisches Resultat. Die Nichtvereinslotsen begannen, ihre Dampfboote auf den Grund zu setzen und in alle möglichen Gefahren zu bringen, während sich die Unfälle von den Vereinslotsen gänzlich fernzuhalten schienen. Und jetzt wurde selbst den Eigentümern und Kapitänen von Dampfbooten mit nur Nicht-Vereinslotsen, die bisher geglaubt hatten, ganz unabhängig vom Verein zu sein und darüber lachen und spotten zu können, recht unbehaglich zumute. Sie ließen sich das aber nicht merken, bis eines schönen Tages diese sämtlichen Kapitäne den förmlichen Befehl erhielten, ihre Nicht-Vereinslotsen auf der Stelle zu entlassen und dafür Vereinslotsen zu engagieren. Und wer war es, der die ungeheure Anmaßung besaß, das zu tun? Nun, es kam von einer Macht hinter dem Thron, die größer war als der Thron selbst, von den Versicherungsgesellschaften. Es war keine Zeit zum Fackeln, jedes Nichtsvereinsmitglied musste sogleich seinen Koffer ans Land schaffen. Natürlich glaubte man, dass der Verein und die Versicherungsgesellschaften im Einverständnis wären, doch war das nicht der Fall. Die Letzteren hatten die Vorzüglichkeit des Berichtssystems des Vereins und die Sicherheit, die dasselbe gewährte, erkannt und deshalb unter sich und nach gewöhnlichen geschäftlichen Grundsätzen ihre Entscheidung getroffen. Nun herrschte Klagen und Jammern und Zähneknirschen im Lager der Nicht-Vereinsmitglieder, aber gleich viel, es gab nur einen Ausweg für sie und den schlugen sie ein. Sie kamen gruppen- und paarweise, boten ihre $12 an und baten um Aufnahme in den Verein. Sie waren überrascht, als sie erfuhren, dass längst verschiedene neue Bestimmungen eingeführt worden waren, dass beispielsweise das Eintrittsgeld auf $50 erhöht worden war und diese Summe erlegt werden musste samt 10% der Gage, welche der Gesuchtsteller seit der Gründung des Vereins erhalten hatte. In manchen Fällen belief sich das auf $300 bis $400. Der Verein aber lehnte jedes Gesuch ab, bis das Geld da war, und ferner wurde das Gesuch abgewiesen, wenn eine einzige Stimme dagegen war. Jedes Mitglied musste in Person und vor Zeugen mit Ja oder Nein abstimmen, und es dauerte daher wochenlang, bis über ein Aufnahmegesuch entschieden war, weil viele Lotsen so lange auf Reisen abwesend waren. Die reuigen Sünder scharten indessen ihre Ersparnisse zusammen und wurden allmählich einer nach dem anderen in den Verein aufgenommen. Schließlich kam eine Zeit, wo nur noch etwa 10 Lotsen dem Verein nicht angehörten. Diese sagten, sie wollten lieber verhungern, als um Aufnahme nachsuchen. Sie blieben lange Zeit müßig, weil natürlich niemand wagen konnte, sie zu beschäftigen. Nach einiger Zeit machte der Verein bekannt, dass von einem gewissen Tage an die Gage auf $500 monatlich erhöht werden würde. Alle Zweigvereine waren mittlerweile stark geworden und derjenige am Red River hatte die Heuern auf $700 monatlich erhöht. Widerstrebend gaben endlich die letzten 10 Nichtvereinsmitglieder im Hinblick auf diese günstigen Aussichten nach und reichten ihre Aufnahmegesuche ein. Jedoch war mittlerweile eine neue Bestimmung hinzugekommen, die verlangte, dass sie nicht nur von der seit der Gründung des Vereins empfangenen ganzen Gage 10% Abgaben zahlen sollten, sondern auch von allem, was sie empfangen haben würden, wenn sie bis zur Zeit der Einreichung ihres Aufnahmegesuchs in Tätigkeit gewesen wären, anstatt müßig zu schmollen. Es erwies sich als schwierig, sie aufzunehmen, man brachte es aber endlich doch fertig. Der ärgste von diesen Sündern hatte die Abgaben so lange anschwellen lassen, bis er schließlich $625 mit seinem Aufnahmegesuch einzusenden hatte. Der Verein hatte jetzt ein gutes Bankkonto und war in der Fülle seiner Macht. Es gab keinen Nicht-Vereinslotsen mehr. Dann wurde eine weitere Bestimmung getroffen, welche die Aufnahme von Lehrlingen auf 5 Jahre verbot. Nach Verlauf dieser Zeit sollte eine begrenzte Anzahl angenommen werden. Nicht von einzelnen Lotsen, sondern vom Verein, unter folgenden Bedingungen. Der Aufzunehmende musste mindestens 18 Jahre alt und von achtbarer Familie und gutem Charakter sein. Er musste eine Prüfung bezüglich seiner Bildung bestehen, im Voraus $1000 für das Privileg, Lehrling zu werden, bezahlen und unter den Befehlen des Vereins bleiben, bis ein großer Teil der Mitglieder, mehr als die Hälfte, glaube ich, gewillt war, sein Gesuch um eine Lotsenlizenz zu unterschreiben. Alle vorher angenommenen Lehrlinge wurden jetzt ihren Lehrmeistern weggenommen und vom Verein adoptiert. Der Präsident und Sekretär wiesen sie nach Gutdünken dem einen oder anderen Boot zum Dienst zu und versetzten sie nach gewissen Regeln von Boot zu Boot. Wenn ein Lotse nachweisen konnte, dass er kränklich war und Hilfe brauchte, wurde ihm einer der Lehrlinge übergeben. Die Liste der Witwen und Waisen wuchs, ebenso nahmen aber auch die finanziellen Hilfsquellen zu. Der Verein sorgte für eine feierliche Bestattung seiner Mitglieder und bezahlte die Kosten derselben. Wenn erforderlich, sandte er Mitglieder zum Aufsuchen der Leichname von Kollegen ab, die bei Dampferunfällen verunglückt waren. Eine Nachforschung dieser Art kostete manchmal $1000. Der Verein erwirkte sich auch die Befugnis, das Versicherungsgeschäft zu betreiben. Er versicherte nicht nur das Leben seiner Mitglieder, sondern übernahm auch Risiken auf Dampfboote. Die Organisation schien unzerstörbar, sie war das stärkste Monopol in der Welt. Nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten konnte keiner Lotse werden, wenn nicht 2 die Lizenz besitzende Lotsen sein Gesuch unterzeichneten. Und da außerhalb des Vereins niemand zum Unterzeichnen kompetent war, so war das Lotsenmachen jetzt zu Ende. Jedes Jahr starben einige Lotsen, während andere durch Alter und Kränklichkeit dienstunfähig wurden. Doch war niemand vorhanden, der ihre Plätze einnahm. So konnte der Verein nach einer gewissen Zeit die Gagen ganz nach Belieben erhöhen. Und solange er klug genug war, die Sache nicht zu weit zu treiben und die Staatsregierung zu einer Abänderung des Lizenzsystems zu veranlassen, hatten die Schiffseigentümer sich zu unterwerfen, da es keinen anderen Ausweg gab. Die Eigentümer und Kapitäne waren das einzige Hindernis, das zwischen dem Verein und absoluter Gewalt lag, und schließlich wurde auch dieses beseitigt. So unglaublich es scheinen mag, die Eigentümer und Kapitäne taten es selbst. Als der Lotsenverein einige Monate vorher ankündigte, dass am 1. September 1861 die Löhne auf $500 erhöht werden sollten, erhöhten die Schiffseigentümer und Kapitäne sofort die Frachten um einige Cents und erklärten den Farmern dem Fluss entlang die Notwendigkeit dieser Maßregel, indem sie deren Aufmerksamkeit auf die drückende Lohnrate lenkten, welche eingeführt werden sollte. Es war das eine ziemlich schwache Begründung, aber die Farmer schienen es nicht zu merken. Ihnen schien es nur billig und durch die Umstände gerechtfertigt, dass der Frachtsatz für den Scheffel Getreide um 5 Cent erhöht werde, wobei sie jedoch die Tatsache übersahen, dass diese Erhöhung bei einer Ladung von 40.000 Säcken bedeutend mehr als notwendig war, um die Lohnerhöhung zu decken. Sofort bildeten nun die Kapitäne und Eigentümer einen eigenen Verein und schlugen vor, die Bezüge der Kapitäne ebenfalls auf $500 zu erhöhen und eine weitere Erhöhung der Frachtsätze anzuregen. Man kalkulierte, dass, wenn man einmal erfolgreich gewesen war, man es auch ein zweites Mal sein konnte. Der neue Verein dekretierte, es war das nämlich, ehe alle Lotsen dem Verein angehörten, dass ein Kapitän, der einen nicht dem Verein angehörigen Lotsen beschäftigte, denselben entlassen müsse und außerdem eine Geldbüße von $500 bezahlen solle. Mehrfach musste diese schwere Geldstrafe auch bezahlt werden, ehe der Verein der Kapitäne stark genug geworden war, um volle Autorität über seine Mitglieder auszuüben. Aber das alles hörte bald danach auf. Die Kapitäne suchten nun die Lotsen zu der Bestimmung zu bewegen, dass kein Mitglied ihres Vereins unter einem Kapitän dienen dürfe, der nicht ihrem Verein angehöre. Allein dieser Antrag wurde abgelehnt. Die Lotsen sahen ein, dass die Kapitäne und Versicherungsgesellschaften sie ohnehin unterstützen würden und ließen sich deshalb klugerweise auf beengende Bündnisse nicht ein. Wie schon bemerkt, war der Lotsenverein jetzt vielleicht das kompakteste Monopol der Welt und schien ganz unzerstörbar. Und doch waren die Tage seines Glanzes gezählt. Zuerst begann die neue Eisenbahn, die durch Mississippi, Tennessee und Kentucky nach den Bahnzentren des Nordens führte, die Passagiere von den Dampfern abzulenken. Dann kam der Krieg und vernichtete die Dampfbootindustrie für einige Jahre fast gänzlich, sodass die meisten Lotsen erwerbslos waren, während die Lebensmittel immer teurer wurden. Dann leerte der Schatzmeister des Vereins zu St. Louis die volle Kasse bis auf den letzten Dollar und wurde damit flüchtig. Und als schließlich die Eisenbahnen überall eindrangen, gab es nach Beendigung des Krieges für die Dampfer fast nichts mehr zu tun, als Güter zu befördern. Und nun führte noch ein Genie von der atlantischen Küste den Plan ein, mit einem gewöhnlichen kleinen Schleppdampfer ein Dutzend Dampferladungen nach New Orleans hinabzubugsieren. Und siehe da, gleichsam in Handumdrehen waren der Verein und die edle Wissenschaft des Lotsens Dinge der Vergangenheit. Ende von Abschnitt 13.